Nee, hört er nicht. Hört er nicht? Ich höre gar nichts, ich höre nur euch. Ach, weil Nico, bist du Mumble? Ja, ich bin ein Mumble. Achso. Und der Mumble macht aber Musik. Wow, klar, ich habe das Studio nämlich lokal stumm gestellt. Weil ihr dann nämlich letztes Mal irgendeine Scheiße angemacht habt. Ich bin so durchgedreht und habe ich das stumm gestellt. Jetzt höre ich die Musik. Okay. Ja, dann hat sich das alles geklärt. Hallo und herzlich willkommen bei Filmflimmern. Heute mit Niklas. Wollen wir jetzt echt so anfangen, Leute? Ich bin gerade hier rumgerollt wie ein Wilder. Okay. Mein Name ist Nico. Und mit mir Fabian. Ja, und ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich Niklas bin, oder? Ja. Okay. Ja, Leute, hallo. Ist mal wieder eine Woche vorbei. Eine gefühlte Woche. Oh. Neuer Kinomonat auch. Und ich weiß nicht. Habt ihr irgendwas Spezielles gesehen in letzter Zeit? Vielleicht sollten wir es nicht Filmflimmern nennen, sondern irgendwie, keine Ahnung. Wie geht's euch? Google Hangout. Find ich sehr viel geiler eigentlich. Ja. Scheiße. Wie geht's dir denn, Nico? Gut. Ich habe gerade eben Apfel gegessen und mir ist das Phänomen aufgefallen. Also mir ist jetzt auf jeden Fall wirklich bewusst, dass Apfel oder Äpfel immer schlechter schmecken, je näher du zur Mitte kommst. Das Resultat ist, dass der Apfel nicht fertig ist. Ich habe ihn einfach weggeleckt. Ja, okay. Was ist das für ein Apfel? Ein Bosskopf oder? Ein runder Apfel. mehr kann ich nicht also, sagen. Es gibt ja bei uns hier im Laden, in Bremen gibt es immer Äpfel aus dem alten Land, die sind immer sehr lecker. Weil die, weil die sind ja auch, manchmal haben die noch so ein kleines Loch, wo man immer denkt, so da könnte jetzt der Wurm drin sein. Aber ist er nicht. Nee, ich habe noch keinen Wurm gegessen. Aus dem alten Land klingt irgendwie wie so Fantasy. Ich hätte gerne Äpfel aus dem Auenland, ehrlich gesagt. Die schmecken bestimmt gut. Leute, was für ein Übergang. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen weg. Ja. Oh, mit Hobbit-Dünger. Ich bin das gerade. Was heißt das? Kann sein, dass ich auch gerade meine Probleme mit dem Internet habe. Keine Ahnung. Naja. Auenland, wieso gibt's was Neues aus dem Auenland? Nö. Nur so. Also ja, dieses Jahr kommt der neue Hobbit. Genau, der zweite Hobbit, das ist ja schon in irgendwie 6 Monaten soweit. Hat man da überhaupt irgendwas davon gesehen? Also das Einzige, was ich gesehen habe, ist oder mitbekommen ist, dass die Sachen, die es bei Lego gab, haben irgendwie ein bisschen gespoilert, weil die hatten, glaube ich, die haben, glaube ich, Sets verkauft, also so die Spielsets von Szenen, die gar nicht im Film drin waren. Die kommen erst noch später. Also zum Beispiel gibt es da irgendwie eine Szene, wo die alle in so Fässern drin sind und irgendwie durch so einen Fluss schwimmen. In welchem Film? Jetzt im ersten oder im zweiten? Im ersten sind die, glaube ich, nicht mit Fässern durch so einen Fluss geschwommen. Nee, ich glaube nicht. Und das haben die aber im Lego-Verkauf hatten die es als Szene. Also die Spielzeuge von Lego hatten das. Okay. Und ich glaube, im Making-of habe ich die Szene auch gesehen. Ja, ich glaube, da bin ich auch. Oh. Also stimmt, habe ich auch gesehen. Entweder kommt das noch oder das kommt irgendwie so in den Extended-Versionen. Und leihen kann man sich das Ganze ja auch schon. Ich habe es bei Apple, beim Apple TV habe ich es auch schon gesehen, dass man sich das leihen kann jetzt schon. Die DVD und so, also Blu-ray ist alles schon raus. Ja, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Der Hobbit war nicht so cool. Fandst du? Nee, also war irgendwie, keine Ahnung, war nicht so happy. Glaube ich. Also es waren viele Landschaftsbilder dabei, weil die auch irgendwie die Länge füllen mussten, glaube ich. Keine Ahnung. aber sonst fand ich die Optik ziemlich cool. Ja, die Optik ist ja nochmal eine andere Sache. Ich finde ihn inhaltlich auch schlechter. Also halt ist alles irgendwie low. Im Gegensatz zu Herr der Ringe. Aber Herr der Ringe vermutest oder weil du die. Also willst du das nochmal so ein Herr der Ringe haben mit dem großen Bösewicht oder so? Oder? Ich weiß auch nicht. Ich weiß echt nicht. Also, letztendlich ist es ja Herr der Ringe. Es ist ja, keine Ahnung, 50% der Charaktere sind dieselben. Ist alles gleich, die gleichen Locations, alles nur neu. Und dafür ist es für mich so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich war nicht so 100%ig zufrieden. Das ist für mich so eine typische 7. Während Herr der Ringe der erste eine 9,5 ist oder so. Also, ich drehe durch auf den Film. Weil ich habe danach nochmal Herr der Ringe gesehen und habe Gollum verglichen. Ja gut, Gollum. Mit dem jetzigen Gollum. Also von der Optik wieder. Und allgemein, wie die Hobbits dargestellt werden. Also wie krass man das sieht, dass die teilweise da nachträglich auch eingefügt werden und so. Aber es ist halt die Technik. Ich fand Baumbart, also wenn man heutzutage den sich nochmal anguckt, wenn man Baumbart sieht, das ist echt lächerlich, wie schlecht das aussieht. Also ist einem damals nicht aufgefallen. Mhm, auf jeden Fall. Und nochmal zu den Lego-Sachen, ne? Ist ja richtig, also die, inzwischen verwerten die irgendwie Lego nur noch so. Also so gefühlt gibt's für jeden Film irgendwelchen Lego-Kram. Also ja, es hat ja bei Star Wars angefangen, glaube ich. Also ich weiß noch, dass damals so als die neueren, nee, irgendwann ging's, glaube ich, die alten Filme gab's irgendwann bei Lego und dann kamen so langsam die neueren Filme bei Star Wars. Ja. Ich glaube, da mangelt's dann auch irgendwann an Lego. Weil ich fand das immer cooler, aus Lego-Sachen, also eigene Sachen zu bauen, ne? Und weiß ich nicht, irgendwie. Ja, es gibt schon merkwürdige neue Finanzierung. Merkwürdige neue Lego-Sachen gibt es schon. Oh. Wir können auch einfach mal alles sein lassen und nur über Lego reden. Ja, Lego-Cast. Lego. Lego-Flimmern. Lego. Ja. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwas gesehen? Ich habe Life of Pi geguckt. Der war ziemlich cool. Der mit dem Tiger in dem Boot. Du fragst dich die ganze Zeit, ist der Tiger animiert? Ja, nein. Ja, nein. Das hat sich die Peter auch gefragt. Diese Tierschutzorganisation wollte, also ich glaube, die Legende besagt, dass die da irgendwann mal angetanzt sind und den Tiger sehen wollten, weil sie gehört haben, dass da irgendwie ein Film mit dem Tiger gemacht wird. Und in diesen Test oder Testsachen, die irgendwie gesehen hatten oder so, sah der Tiger ja auch schon so echt aus. Ja. Und also in den meisten Szenen denkt man wirklich, okay, das ist ein Tiger. Ja, also, klar. Richtig krank. Also echt gut gemacht. Das war ja wie bei Planet der Affen, da war es ja auch irgendwie so, dass ich fand, also auch von Planet der Affen, die Affen waren echt gut gemacht. Sah echt super aus. Ja. Und allgemein, der Film ist auch ein super Film. Also, das ist richtig, richtig schön, so ein psychedelischer Trip. Also ist da so eine richtige, also was man irgendwie von dem Trailer immer denkt, ist ja, dass der irgendwie da auf dem Wasser rumdümpelt und irgendwie kommen dann so fliegende Fische und dann leuchtet mal der Boden und aber ist es echt nur so ein Trip oder passiert da auch richtig noch mal richtig viel Story? Ja, das ist schon eine cool, also es ist eine so eine geschlossene Geschichte und es fängt halt an, dass halt quasi die Geschichte so reverse erzählt wird. Ne, so irgendwie. Also irgendwie in der Zukunft trifft man jemanden und der erzählt dann eine alte Geschichte, was denn passiert ist damals. Und ja, also das ist ein guter Film. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ja. Das meiste spielt sich halt auf so einem Boot ab mit dem Tiger. Ne, also. Naja, es gab auch schon Filme, die nur eine Telefonzelle spielten. Und die sind richtig gut. Ja. Die besten Filme laufen nur in kleinen Räumen ab. Oh. Okay. Kannst du das noch anders belegen, als mit nicht auflegen? Ja. Wenn mir jetzt gerade ein Film einfallen würde, warte mal. Ich glaube, Mittelerde, das ist auch richtig klein. Ja, Mittelerde. Oh, hier, natürlich. Natürlich. Ja, warum komme ich da nicht gleich drauf? Der Grinch, ne? Ja. Wenn man das so schön deutsch ausspricht. Spielt ja nur auf einer Schneeflocke. Stimmt. Der Film war richtig Film scheiße. Ja. Ich finde diese ganzen Filme, Charlie in der Schokoladenfabrik, diese komische Katze, ne? Und der Grinch. Wenn ich mir das angucke, kriege ich sowas von Kopfschmerzen. Ich mag diesen Stil nicht. Wenn da die Humpa-Lumpas rumrennen und so ein Müll. Und ja, das stimmt. Weil, was auch auf einer kleinen Sache teilweise spielt, ist Horton hört ein Hu. Den habe ich geguckt mal, den Film. Oh. Die Borger, Leute, die Borger. Ja, auch kleine Menschen. Kennt ihr das von Family Guy? Horton hört häusliche Gewalt oder sowas. Und dann sitzt da dieser dicke Elefant so zu Hause und liest Zeitungen und hört dann, wie irgendwie sein Nachbar seine Frau verkloppt oder so. Leider habe ich die Pointe vergessen, aber es ist sehr witzig. Ich war neulich mit meiner Freundin beim Optiker und haben uns eine neue Brille gekauft. Und kennst du Jafar May Need Glasses? Nee. Also ich natürlich, klar. Ja, und dann sitzt halt Jafar aus Disney beim Optiker, ne? Und dann fragt der Optiker, ist es besser oder ist es schlechter? Und dann gucken wir so, weiß ich nicht. Nochmal. Niklas ist kein Brillenträger, der weiß, der kennt das ja nicht. Ja, doch, ich kenne diese Sache mit dem ABCDEFG, Aua, was sind sie eigentlich Number für ein one, Arzt? Number two. Genau, ich habe auch schon mal Augentests gemacht. Ja. Es ist ungefähr das gleiche, ungefähr das gleiche. Kann ich Nummer 1 nochmal sehen? Ja, Nummer 3. Nummer 3 ist ein bisschen besser. Okay, das ist dann ein bisschen dann wieder auf so einer Castingshow, ne? Ja, und man fühlt sich immer verarscht. Ja. Weißt du, in Wirklichkeit ist da eigentlich der Optiker macht die gleiche Stärke nochmal rein. Ist es besser oder schlechter? Besser. Keine Ahnung. Oh Mann. Ach ja. Schön. Wie sind wir jetzt zu Brillen gekommen? Wie kommen wir aus den Brillen wieder raus, ist eher die Frage. Okay, Brillen, jetzt kommt die ultimative Kette von Gedanken. Brillen. Denke ich an Sonnenbrillen, denke ich an Man in Black. Denke ich an Man in Black, denke ich jetzt an diesen neuen Film, der super scheiße aussieht, und zwar Rest in Peace Department. Habt ihr den Trailer gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. Ultra scheiße, das ist einfach 1:1 Men in Black mit zwei anderen Leuten und richtig schlechter CGI. Ah, okay. So low budget. Nee, also Jeff Bridges spielt mit und hier Dingsbums, wie heißt er nochmal, der Green Lantern Typ. Und das sieht so kacke alles aus und das ist wirklich 1:1 Men in Black. Also es gibt eine Organisation, die Außerirdische vertüdelt und ja. Letztendlich, dann machen die Außerirdische letztendlich irgendwas. Sind es da nicht Außerirdische, sondern halt, ich glaube eigentlich Tote, also so Untote. Und Rest in Peace Department heißt es deshalb, weil sie halt dafür sorgen, dass die sterben. So. Und Green Lantern, mir fällt sein Name nicht ein, stirbt halt am Anfang und dann kommt er in diesen Himmel und dann ist halt dieses große Department und alles sieht genauso aus wie bei Man in Black und dann wird er halt wieder auf die Erde geschickt. Sieht nicht mehr so aus, wie er früher aussah, zumindest nicht für andere. Ja, und dann töten die diese ganzen Untoten, glaube ich. Und das ist einfach kacke, also echt super scheiße. Also auch eher wieder so ein Actionfilm. Ja. Da kommt einer und der tötet alle. Ja, es ist halt so ein Zweierteam, ne? Also genau wie bei Man in Black. Ja, ja. Zwei Leute, ein Alter, ein Junge. Fertig. Mhm. Merkwürdig. Ein Film, der heute rauskommt, wobei das Thema ist jetzt ein bisschen sensibel, was ich anspreche, weil das ist nämlich von der gleichen Buchautorin wie von Twilight. Der Film heißt auf Deutsch Seelen. Und ich habe das Buch dazu gelesen. Und ich muss aber sagen, also ich bin gespannt, wie der Film später aussieht, weil das relativ interessant ist. Also man sagt immer, das ist irgendwie ein Science-Fiction für Leute, die kein Science-Fiction mögen. Und zwar geht es halt darum, dass die Menschheit quasi ausgetauscht wurde von Außerirdischen. Also die Menschen sind noch da, aber sie haben Wirte bekommen. Die Wirte sind Parasiten, nicht Wirte. Also die Menschen sind Wirte von Parasiten. Und die leben quasi das Leben weiter von den Menschen, sind aber eigentlich dann von den Außerirdischen befallen. Und da gibt's dann natürlich auch eine Widerstandsbewegung, die versucht wieder die Außerirdischen zu vertreiben und so weiter. Und dann geht es darum, dass ein Mädchen wird auch von den Menschen, also von den Menschen, die mit von den Parasiten befallen sind, wird gefangen genommen und bekommt auch einen Parasit eingesetzt, aber sie selber bleibt irgendwie standhaft gegenüber diesem Wirt und dann entsteht halt so eine ganz interessante Beziehung innerhalb des Körpers des Mädchens. Also es sind quasi zwei Seelen in einem Körper drin, die verfeindet sind. Und das Mädchen versucht wieder zu den Widerstandsbewegungsleuten zurückzukommen und solche Sachen. Also man sollte sich den Trailer auf jeden Fall mal angucken. Und ich finde, dass der auf jeden Fall interessanter aussieht und wahrscheinlich auch interessanter ist als diese ganzen Twilight-Sachen, die da gelaufen sind. Ich weiß nicht, habt ihr Twilight mal so richtig gesehen? Ich glaube, ich habe die ersten 3 Sachen davon gesehen und es war einfach, ich fand's an sich nicht langweilig, aber ich wollte eigentlich immer die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht, weil irgendwie nie ein richtiges Ende da war. Und es war immer sehr schleppend. Keine Ahnung, also ich stehe da also ich allgemein nicht drauf. Ja, ich auch nicht, aber wenn man Niklas. Also ich kann verstehen, warum man das weitergucken will, weil dieses Weitergucken habe ich auch irgendwie im Kopf. gehabt, weil irgendwie muss es doch weitergehen, da muss doch irgendwas Vernünftiges bei rauskommen. Aber am Ende weiß ich auch gar nicht, wie jetzt dieser Film zu Ende gegangen ist, diese Serie. Und eigentlich ist es mir dann auch egal. Das sagt man dann so einfach. Ja, ja. Irgendwann werde ich mir vielleicht das nochmal angucken. Also ich jetzt google ich nach Twilight-Fan-Foren und suche deinen Namen. Ja. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie Edward aussieht? Ja. Ist das jetzt eigentlich vorbei? Der ist so süß. Ja, es ist vorbei. Also, ja, das ist vorbei. Irgendwann kommt ein Remake, damit man die Geldkuh nochmal merkt. Ach, ich glaube, da gab es gar nicht so viel, außer diese ganzen Sachen. Was ich gesehen habe, war, dass es zum Beispiel gibt es sogar Notenbücher für Klavier und solche Sachen für die ganzen Mädchen, die Instrumente anfangen zu lernen. Die müssen dann unbedingt den Soundtrack von Twilight nachspielen. Ja, ich glaube, aber da ist es wirklich so. Der Merchandise ist da, also Twilight-Kissen, Twilight-Tassen, Twilight-Poster. Gab es ein Twilight-Spiel? So ein Videospiel? Ich glaube auch nicht. Der ist ja nicht Zielgruppe. Ja. Oder vielleicht nicht so die, also wahrscheinlich, warte, ich gucke jetzt Twilight Game. Also, vielleicht irgendwas von Nintendo DS oder so. Ich wollte es gerade sagen. Hast du die Chance gepackt, Fabi? Nee, noch nicht. Warum nicht? Ja, weil ich ja auf Facebook die Frage gestellt habe, auspacken, yay oder nee? Ich habe noch nicht geguckt. Das könnte ich jetzt auch mal eben aufsuchen. Also Fabi hat gerade neue Pokémon-Karten in die Kamera gehalten. Ja, ich fand Pokémon wieder so geil. Ja? Und dann habe ich mir bei eBay zwei Pokémon-Booster geschossen. Also von den Pokémon-Booster, mit dem ich groß geworden bin. Ne? Wo ich meine Grundschulzeit verschwendet habe. Also ich hatte wirklich mehr Pokémon im Kopf als Schule. Ja. Ja? Und ja, jetzt habe ich bei Facebook gefragt, auspacken, yay oder nee. Und jetzt bin ich mal am Warten. Hast du so eine Umfrage gemacht? Eine richtige? Nee, keine Umfrage, aber weil, nee, eigentlich nicht, glaube ich, kann man nicht. So, keine Ahnung. Aber das Coole ist halt, jetzt entweder packe ich sie jetzt aus, ne? Hm. Oder ich warte an irgendeinen tollen Tag, was ich an meinen Geburtstag oder. Und dann, da ist nur Scheiße drin, ja? Nur Kacke. Der einzige Grund, das aufzumachen, genau, ist für den Geruch. Aber die Karten werden scheiße. Ja, genau. Vielleicht ist ein Visaflor drin, vielleicht ist ein Glurak drin, Turtok, Zapdos. Also habt ihr eigentlich mehr Filme von Pokémon geguckt als den ersten Teil? Ich habe die ersten drei gesehen. Hm. Echt? Was war der dritte mit Celebi? Der vierte ist mit Celebi. Den vierten habe ich auch noch gesehen. Der war aber schon richtig schlecht. Ja, den vierten habe ich dann auch schon ausgelassen. Aber der dritte war noch richtig gut und wie gesagt, der zweite ist der Knaller. Das sage ich immer wieder. Ich habe nur den ersten gesehen. Ich habe den ersten an Weihnachten gesehen. Da an Weihnachten? An Weihnachten, da habe ich sogar zwei Muse bekommen. Hm. Nee, Muse? Was war das? Ja, ich glaube, da war Dragolin oder Dragoran. Ich habe auf jeden Fall zwei Promokarten bekommen. Das war ziemlich stimmt, cool. Und beim zweiten Teil gab es dann nämlich Mew. Ja, genau, beim zweiten. Da war das diese Hieroglyph-Karte. Die sieht auch ziemlich cool aus. Die hatte ich nämlich auch. Und das war super cool, weil die Karte ja auch in dem Film eingebaut war. Da war ja dieser verdammte Sammler, der die ganzen Pokémon gesammelt hat. Und am Ende haben sie ja praktisch nicht nur diese ganzen Zapdos und Arctos und so besiegt und Lugia, sondern, also Lugia war ja auf ihrer Seite, aber sie haben ja auch den Kerl dann besiegt. Und dann stand er da vor seinem kaputten Luftschiff und dann hat er sich diese Mew-Karte angeguckt und hat dann irgendwie so gesagt, so, ja, damit hat es angefangen. Und damit wird es wieder beginnen. Und dann wird er einfach wieder alle Pokémon ansammeln und so. Das war irgendwie genial. Also, es war ein Knallerfilm. Und die Musik. Also, ich fand ja auch, also ich finde es sowieso eine ziemlich geile Idee, halt so ein krasses Merchandising da zu machen. So jeder hat eine Karte und weiß nicht. Aber na gut, bei Pokémon hast du sowieso das Ganze drumherum ja schon eh gehabt. Ja. Ist auch ultra, da gibt's so richtig die Szene, wenn du bei YouTube das eingibst, ne, so Pokémon Booster Openings, ne, da sitzt dann jemand mit so einem riesen Karton mit Pokémon-Karten oder so mit 6 Kartons Pokémon-Karten und packt die alle nacheinander aus, ne, und oh geil, brauche ich noch und so, also richtig cool. Oh Mann. Aber wie viel kostet jetzt sowas? Was, diese alten? Ja, wenn man jetzt solche holen würde. Ne, die alten, die gibt's ja nur bei eBay noch. Ja, klar, aber dann jeweils, man weiß nicht, was drin ist und kauft dann trotzdem. Ja, also weiß nicht, jetzt habe ich irgendwie für einen Booster 6 und glaube ich für den anderen 4 oder so bezahlt. Das geht ja, das ist ja noch günstiger fast als. Oder damals, nee, ja. Wie haben die denn damals gekostet? Ja, auch irgendwie so 8 7 Euro. Mark? 7 Mark? Ja, das war eigentlich noch Mark. Nee, ich glaub Euro. Ja, es war noch Mark. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Ja, das war ja Pokémon. Ist halt scheiße, ne? Also ich habe es jetzt wieder gesehen, als Fabi die ganzen Videos geschickt hat, dass immer wieder dieselben Karten drin sind. Das hatte ich total vergessen. Also klar, dass zum Teil halt es wertvolle Karten gibt und nicht so wertvolle Karten. Aber was da passiert, das war einfach nur verrückt, weil letztendlich brauchst du nur eine Karte aus dem Booster und der Rest ist immer wieder dasselbe. Ja. Ja, das ist ja das Kartenspiel halt. Ja, es ist. Du willst ja auch die oft, ja, ganz oft haben. Es war trotzdem nicht so cool. Ja. Wo wir gerade beim Merchandising sind. Star Wars. Ja, da bin ich ja sowieso drauf gespannt, was da so kommt. Oder habt ihr irgendwie eine Idee, was bei Star Wars jetzt mit Disney kommen wird? Sicher gehört, dass sie jedes Jahr einen Film rausbringen wollen. Also praktisch das erste Jahr dann Episode 7, das zweite Jahr dann Spin-Off, dritte Jahr Episode 8, das vierte Jahr dann ein Spin-Off und so weiter. Also praktisch wirklich jährlich eins raushauen. Und was ich mich auch frage ist, sie haben ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben die angefangen, die alten Filme in 3D nochmal ins Kino zu bringen. Und ich frage mich, ob die das jetzt immer noch machen. Oder ob die Sache abgeblasen haben. War das so unerfolgreich, keine Ahnung, oder was? Das Problem ist, dazwischen kam ja die Übernahme von Disney. Und da jetzt halt neue Filme kommen, also dann wäre das ja der Über-Overkill. Das wäre ja richtig krank. Also praktisch die alten Filme im Kino, ja, neue Filme im Kino. Und jedes Jahr zweimal Star Wars. Ja, wobei aber die von der Technik her jetzt ja alles in 3D. Achso, du meinst, ob die alten Filme jetzt nochmal in 3D kommen? Der erste lief ja schon letztes Jahr. Ach so, ja, stimmt. Puh. Und jetzt die Frage halt, ob Disney das weiterfüllt oder nicht. Ja, die Disney hat ja auch die leichten Flatterei aufhören lassen. Disney hat ja aber auch schon, jetzt kommt ja auch demnächst Findet Nemo nochmal in 3D. Wobei es ja auch den Nachfolger von Findet Nemo. Weil ich nicht ganz genau weiß, was das soll. Cool. Ich finde auch sowieso, dass Pixar in letzter Zeit viel zu viel. So, Findet Dory Sachen wird ultra. Ja, klar wird es immer ein guter Film sein. Ich, also, ich glaube, ging das nicht bei Finding Dory? Soll es nicht darum gehen, dass Dory ihr Gedächtnis wiederfindet oder so? Ich habe das so verstanden, dass das ein Prequel ist, glaube ich. Ja, habe ich auch gedacht. Echt? Also ich habe da noch nicht so viel drüber. Also ich habe nur. Also Findet Nemo war ein Ultrafilm. Ja, also, auf jeden Fall. Das war richtig gut. Und also der kann meinetwegen Pixar das tausendmal nochmal machen, ist mir egal. Und ich finde das auch sinnvoll, dass sie die Filme, die sind ja gut, wenn man die nochmal in 3D macht. Weil du hast die Daten auf Halde, dann rechnest du es nochmal neu in 3D raus. Und die Kinder, die das dann gucken sollen, ne, für die ist das ja eh neu. Oder vielleicht neu. Ja, klar. Da finde ich es durchaus sinnvoll. Ich meine mal gehört zu haben, dass als die Toy Story mal nach 3D konvertiert haben, dass die irgendwie gemerkt haben, dass in manchen Szenen Woody immer ein paar Zentimeter über dem Boden rumschwebt. Ah, nicht schlecht. Und die den erstmal wieder auf den Boden kleben mussten, weil die das irgendwie in der Animation, hat man es nicht gesehen, aber dann halt mit der neuen Dimension dann drin, hat man das irgendwie dann gesehen. Habe ich mal irgendwann damals was gelesen, als die ersten Filme wieder in 3D dann rauskamen. Ach ja. Von Pixar kommt ja auch demnächst das Prequel zu Monster AG, ich glaube Monster University. Oder auf Deutsch Monster Uni. Und nee, naja, oder? Geht doch. Monster Uni, ja gut. Ja, na, plus noch einen schlechten Lebenslogan. Monster Uni, ja, wie alles begann oder irgendwie so. Das ist zu erwarten. Dann kommt noch mal Cars, bauen die auch noch mal aus, und zwar nicht mit Autos, sondern mit Flugzeugen. Das ist Schwachsinn. Cars, jetzt erst richtig, oder so. Nee, also es gab ja, also Cars 1 habe ich geguckt, Cars 2 habe ich nicht geguckt. Wobei Cars 1 war eigentlich ganz, ganz cool, so dieses Autorenn-Feeling und sowas drin zu haben. Aber es ist, glaube ich, auch so, diese Autorennen, diese NASCAR-Dinger sind auch, glaube ich, nicht so das, was man in Europa halt so kennt, worauf es drauf ankommt. Aber ich fand, es hat erstaunlich gut geklappt, obwohl es halt Autos waren. Also die ganze Welt ist zwar total unlogisch, von vorne bis hinten. Also wie die Autos so, also, ich meine, es sind fahrende Autos und die sprechen und so. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und mit den Flugzeugen weiß ich jetzt aber echt nicht, was sie da noch machen wollen. Komisch. Komisch, komisch. Und ja. Und ich glaube, das war's auch schon mit meinem Wissen, was jetzt noch an Pixar-Filmen rauskommt. Mir fällt auch nichts ein. Also ich muss sagen, wenn es zwischen Findet Dory und Monster Uni einen Wettkampf gibt, dann bin ich eindeutig für Monster Uni. Weil ich Monster AG. Ja, Monster AG war echt cool. Auch von der alles Musik her. Ultra witzig. Super gut. Ja. Und also insgesamt muss ich sagen, ich fand den besten Pixar-Film ist immer noch Oben. Oben habe ich nicht gesehen. Fandest du? Ja. Oben habe ich gesehen, fand ich, irgendwie hat da irgendwie so dieser, also klar, der Anfang, so die Lebensgeschichte, so wie, ich habe gerade sogar den Hauptdarstellernamen vergessen von dem Opa, die Lebensgeschichte, so wie er so seine Frau kennenlernt, also warum er so alleine da lebt in seinem Häuschen und so, ist halt ziemlich gut. Aber so alles, was da danach kommt, ist irgendwie da, das ist nicht so, also für mich ist das nicht so Pixar-mäßig gewesen. Weil klar, die wollen halt diese Wasserfälle, diesen Ort finden, aber irgendwie ist da nicht so viel, da ist irgendwie nicht so viel Story dahinter. Weil eigentlich ist es nur, wir fliegen von A nach B und ja. Eine Story. Dann passiert da noch ein bisschen was. Ich finde die Story cool, so das letzte große Abenteuer. Ja. Naja. Kann man machen. Aber es ist halt auch auf Jammern auf hohem Niveau, weil die meisten Sachen von Pixar einfach gut sind. Ich fand Wall-E nicht so cool. Nee, Wall-E ist mein Lieblingsfilm von ich Pixar. Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, alleine dass ich ihn gesehen habe, aber er hat mich echt nicht so geflasht. Alleine, also da ist halt wieder, ich glaube, das spricht auch mich an, weil ich sehr schnell auf so Science-Fiction anspringe. Aber alleine zum Beispiel diese Referenz von dem 2001 Odyssey, der HAL, den hatten sie ja auch quasi drin. Kann mich nicht erinnern. Und das war Steuerrad von dem Raumschiff. Okay. Und der hat sich ja auch immer gegen die Menschen gesetzt und sowas. Und da waren total viele Science-Fiction-Elemente drin, auch von Rezension von irgendwelchen, nein, es hat Zitate von Science-Fiction-Filmen und so weiter. Also ich fand's ziemlich cool. Ja, ja. Wo wir gerade bei Science-Fiction sind. Okay. Ich würde ja gerne noch ein Thema einwerfen. Und ich hatte Nico gestern darauf angesprochen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß, worum es geht. Ja, okay, fang einfach an. Also es geht gerade um Serien. Und zwar ist jetzt letzte Woche ist eine auf Sci-Fi, heißt glaube ich der Sender, ist eine neue Serie angelaufen, die heißt Defiance. Und ich habe mich mit dir hatte ich darüber unterhalten, wie der Soundtrack aussieht. Und hattest du es nochmal nachgeguckt, ob es ist der gleiche Komponist ist wie von Walking Dead? Auf jeden Fall, während du mal eben guckst, was ich zum Beispiel an dem Soundtrack ziemlich cool finde, mal abgesehen jetzt von dem Rest von dem Film, von der Serie, ist, dass die so eine, also erstmal ist das Thema, dieses orchestrale Thema, hat, manche werden stöhnen, so kleine Dubstep-Elemente, was das aber ziemlich gut auflockert. Wie wir wissen, Dubstep solves everything. Ich hoffe, das kennt ihr alle. Aber da haben die es relativ subtil eingebaut, finde ich. Und ich finde das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und was ich auch sehr gut finde bei Defiance ist, dass sie bei der restlichen Musik eher so auf alte Country-Stücke oder sogar ziemlich alte deutsche Lieder setzen und sehr viel Wert auf den Soundtrack legen. Also was die da für einen Haufen an Liedern angekarrt haben, ist echt ziemlich krass. Ja. Ja, und sonst Defiance ist auch wieder mit Marketing. Also was mich ein bisschen verwundert hat, war, dass die einerseits die Serie rausbringen und andererseits haben die so ein Online-Rollenspiel-Shooter-Ding da rausgebracht, was irgendwie gleichzeitig sich synchronisiert mit der Serie. Also man spielt irgendwie das Spiel und wenn dann halt in der Serie an dem Abend irgendwas passiert, dann passiert das, dann sind halt auch Ereignisse in dem Spiel auch mit drin. Und in Defiance geht es darum, dass Außerirdische auf die Erde kommen. Mal was ganz Neues. Und das sind aber Flüchtlinge, die aus ihrer Heimatwelt flüchten mussten und sehr lange unterwegs waren und dann auf der Erde aufgenommen werden. Und dann gibt es irgendwann natürlich Konflikte, Krieg und so weiter. Und dann gibt es die Archen, in denen die Außerirdischen gekommen sind. Also die waren ja in Stasis und die Archen werden explodieren und die fallen auf die Erde nieder. Und dadurch, dass da Terraforming-Maschinen irgendwie drin waren, wird die Erde verändert. Und dann wird die Erde so ein Mix aus der alten Erde und aus den neuen, was dann halt geterraformt wurde. Und so die Handlung der Serie ist halt, da ist jetzt einer, der Sheriff in dem Laden wird, Defiance. Und ich finde, das ist warum ich das eigentlich mal ansprechen will, ist, dass die Produktion, also diese Dinger sehen immer teurer aus, finde ich. Also wenn man sich so eine Science-Fiction-Serie von jetzt anguckt, auch die Sachen mit Walking Dead und so, ich finde, die Produktionen werden immer besser. Und was leider auch im krassen Gegensatz dazu steht, dass die ja auch wieder schnell abgesetzt werden, viele Serien. Also was gab's denn noch alles? Also es gibt, ich glaube, also Walking Dead, dann gibt es noch Falling Skies, ist, glaube ich, von Steven Spielberg auch mitproduziert. Das sind die einzigen beiden Serien, die ich gerade kenne, die drei Staffeln jetzt, also Falling Skies kriegt noch eine dritte Staffel und Walking Dead hat jetzt die dritte Staffel gerade beendet. Und da kommt die vierte. Und ja, genau, und dann, also das sind die einzigen beiden Serien, wo ich weiß, dass von diesen höher produzierten, von so eher so Fantasy, Science Fiction, was ja Walking Dead und so ist, das sind so die einzigen, die irgendwie lange gelebt haben. Wenn du das Wort Fantasy oder lange leben in den Mund nimmst, dann haben wir natürlich auch noch Game of Thrones. Ja, stimmt, natürlich. Mhm. Was ich aber nicht so, also Game of Thrones ist nicht so mein Ding, komischerweise. Ich habe die erste Folge geguckt keine Ahnung, habe vergessen weiter zu gucken. Ich fand's nicht. Gesagt. Ich fand's nicht schlecht. Ich fand's nicht gut, weil mir es zu brutal war. Okay. Wobei ich aber Walking Dead total okay finde. Ja, das ist logisch, klar. Ganz merkwürdig. Also ich glaube, das ist immer eine subtile, gemeine Gewalt, die bei Game of Thrones irgendwie ist. Wobei Walking Dead einfach nur stumpf drauf gekloppt wird. Das ist okay. Interessant. Um nochmal zu den Fans zu kommen. Musik, genau, du hast mir das Intro geschickt, das fand ich sehr geil. Musik macht Bear McCreary. Der vertont ganz viele Serien, unter anderem halt auch Walking Dead, was er sehr gut macht. Braucht ein paar Spiele, schon etwas länger im Business, guter Mann. Ansonsten habe ich so von Defiance nicht ganz so Gutes gehört. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie zum Beispiel halt Top-Serien wie halt Walking Dead oder Breaking Bad oder wie sie alle heißen oder Game of Thrones. Dann noch zu der Spielesache. Defiance, das Spiel, habe ich das Gefühl, ist noch schlechter. Also, habe ich zumindest auch wieder so gehört. Soll am Anfang nicht so gut sein, aber dann soll es irgendwie. Ich habe mir ehrlich gesagt nichts davon angeguckt, deswegen ist das nur weitergeleitetes Gelesenes. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich bin fertig. Ich bin gespannt, wie sich das Ding entwickelt, weil die haben jetzt die Pilotfolge und halt dann die erste Folge jetzt rausgebracht und natürlich müssen die müssen jetzt irgendwie so eine Sendung raus, also die müssen irgendwie eine Geschichte jetzt aufbauen, also irgendwie gibt's dann natürlich wieder Intrigen und so weiter und ja, mal gucken, was passiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, die sind ja relativ aufwendig zu produzieren und was ist eigentlich, es gibt ja noch, ich weiß gar nicht, wie es bei Big Bang Theory und so weiter aussieht, wie viele Staffeln die da überhaupt haben. Die sind jetzt für Staffel 6, Big Bang, How I Met Your Mother hat für die 9. verlängert jetzt, das ist aber auch die letzte, definitiv. Big Bang ist auch noch nicht am Ende, definitiv nicht. Aber solche Serien sind, glaube ich, beliebter als Das Verrückte ist ja auch noch, die werden einfach jeden Tag in so einem Studio gedreht und haben billige Kosten und wahrscheinlich halt die größte Zuschauerzahl, wobei halt auch da, je älter die Sendung, desto weniger, also desto mehr fallen die Zuschauer ab halt, ne? Also How I Met Your Mother in der 9. Staffel interessieren nicht mehr so viele Leute wie in der 3. oder 4. Ja. Aber komischerweise werden die Dinger immer noch weiter produziert. Also klar, weil die aufwendigeren Sachen kosten natürlich mehr Geld und es kostet einfach viel mehr Geld, noch eine Staffel zu machen. Aber so viele Serien sind irgendwie abgesägt worden, die ich eigentlich ganz cool fand. Es gab zum Beispiel, was gab's denn alles für Sachen? Trial XY, wobei ich nicht weiß, ob sie einfach nicht weiter übersetzt haben. Also, keine Ahnung. Ich habe das nur auf Deutsch geguckt gehabt. Und ich fand das eigentlich auch ganz lustig, so ein Typ, der nicht weiß, wo er herkommt. Stimmt. Und was es auch nur eine Staffel, glaube ich, gab, das war, ist noch eine ältere Sache, das hieß V, aber das war auch nicht so gut. V, die Besucher, hieß das auf Deutsch. Das habe ich gemieden. Ja, das war nicht. Das war also so halb wieder, und halb gut. Also ich habe immer gehofft, dass es gut wird. Ist das wieder der Zuname von Deutschland? Ja. Ja. Es war eine amerikanische Serie, also V wegen Visitors und so weiter. Aber die haben ganz große Schwierigkeiten auch gehabt, das auf Deutsch zu irgendwie rüberzukriegen. Was hat denn auch nicht geklappt? Was ja viele Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, viele Leute früher immer und noch immer nur viele Leute nachtrauern, ist ja Firefly, die Science-Fiction-Serie. Die hat es nur auf 13 Folgen gebracht, aber die hat so eine riesen Fangemeinde. Und ich habe die Serie auch geguckt und das war ziemlich cool. Und niemand versteht, warum die damals diese Serie abgesägt haben. Besonders gemein sind solche Sachen, wenn die einfach am Ende noch nicht mit der Geschichte irgendwie fertig sind, weil das Ganze, ja, weil sie einfach die Story nicht weitererzählen dürfen. Und was auch abgesägt wurde, war, ich weiß gar nicht, wie das hieß, wie hieß der Schauspieler von Avatar, der den mit der Narbe im Gesicht... Vergessen. Der Schauspieler mit der Narbe im Gesicht bei Avatar, der spielt bei einer Serie mit, dessen Namen ich auch vergessen habe, die aber irgendwie in der Vergangenheit spielt. Also die reisen in die Vergangenheit, um da irgendwie eine neue menschliche Siedlung aufzubauen. Und also wie heißt das? Merkwürdige Sachen. Ja, wie heißt das? Wie heißt das? Wie Steven Lang? Ja, wo hat er mitgespielt? Serie, die lief letztes Jahr. War das so eine Miniserie? Nein, okay. Hatte nur eine Staffel und wurde dann gleich wieder abgedrückt. Ach so, das ist alles noch nicht draußen hier, wo ich gerade bin. Oh, okay. Ja, die habe ich auch gesehen. Ich möchte ein bisschen spannend machen. Ich habe da, glaube ich, immer, ich hoffe jetzt, dass das ist, was du meinst, die habe ich immer auf ProSieben gesehen, seine scheiß Vorschau, und das sah so scheiße aus. Ich hoffe, du meintest Terra Nova. Ja, Terra Nova. Oh mein Gott, also das war echt... Wobei am Ende war es recht, also bei Terra Nova geht es halt darum, dass die Erde in der Zukunft vollkommen verbraucht ist, alles ist im Eimer, weil keiner hat sich Elektroautos gekauft und so. Und dann haben die aber durch so ein Wurmloch oder irgendwie sowas, haben die so eine Parallelwelt in der Vergangenheit, zur Zeit der Dinosaurier, gefunden. Und dann machen die so eine Kolonie in der Vergangenheit. Was die Menschheit fängt in der Vergangenheit wieder neu an. Und am Ende der Serie kommt so ein bisschen Heckmeck, Tara und so. Und am Ende der Serie finden die aber irgendwie heraus, dass da irgendwie noch viel mehr ist. Also die finden noch relativ viele, viele Artefakte, die gar nicht aus der Zeit stammen und so. Und irgendwie ist es relativ, also es könnte, hätte interessant werden können, aber ich weiß nicht. Und ich fand Steven Lang, finde ich eigentlich ziemlich cool, den Typen. Besonders fand ich ihn sehr lustig damals bei Männer, die auf Ziegen standen. Den habe ich leider immer noch nicht gesehen. Ja, da haben wir schon damals drüber geredet. Stimmt, ich kann sein. Also auf jeden Fall fand ich ihn damals ziemlich cool, weil er, ich glaube, er war der, der versucht hat, durch die Wand zu laufen. Weil er war felsenfest davon überzeugt, dass er durch Wände laufen kann. Nicht schlecht. Und ist dann einfach gegen die Wand geknallt. Oh. Ja. Ja, ich glaube, sonst haben wir es auch wieder, wa? Gab's ja nicht so viel. Im Moment spricht mich das Kinoprogramm null an. Also wirklich. Mich spricht auch. Iron Man. Also das ist jetzt mal so ein... Iron Man kommt ja klar, aber das sind jetzt alles Sachen, die erst kommen. Ich habe das Gefühl, dass 2013 relativ gut wird. Aber es wird noch. Also die guten Sachen kommen jetzt irgendwie noch. Also egal, ob es bei der Musik ist oder ob es jetzt bei den Filmen ist. Ich gehe jetzt mal auf die schlechte Sinister-Webseite. Die langsam und hässlich ist. So. Also Iron Man kommt jetzt, ne? Scary Movie 5 ist sogar draußen, ja. Das wusste ich gar nicht. Hast du schon irgendwo davon? Ach so. Ich habe gehört, selbst für Leute, die Teil 1 bis 4 gut fanden, ist das die Hölle. Habe ich gehört. Okay. Dann Nama, ein Horror-Thriller. Habe ich gehört. Von denen habe ich immer auf Spotify die ganze Zeit immer diese blöde Werbung. Also, dazu gibt's einen Kurzfilm, ich weiß gar nicht. Der Film ist gesponsert von unserem Freund Guillermo del Toro. Den sollten wir vielleicht mal einladen. Der wird mit Sicherheit kommen. Wir könnten auch den Guillermo del Toro Cast. Der hat das praktisch so gefördert. Ich weiß gar nicht, wer Regie geführt hat. Ich glaube, irgendein Landsmann von ihm. Und es ist halt echt gruseliger Scheiß. Und der Kerl, der das Regie geführt hat, der hat vorher so einen kleinen Kurzfilm gemacht. Keine Ahnung, so 1-2 Minuten. Und der ist auch auf YouTube zu sehen und das ist echt so gruselig. Also verrückt. Ist das eher Grusel oder wieder so ein Horror-Ding? Mit Toten? Grusel-Horror. Ja, also was ich mal ziemlich gut finde, sind halt diese warte, ich hier Horror-Thriller, der über die Rachegeist der zwei traumatisierten Mädchen beschützt, aber Störung in dieser gespenstigen Mutter-Kind-Beziehung tödlich bestraft. Ja. Also Dinge, die ich zum Beispiel gut fand, war The Grudge. Aber nicht, weil der Film so gut war, sondern einfach, weil der mit diesen Elementen, dass man sich erschrickt, so gut gespielt hat, fand ich. Ich fand diese Wesen, diese weißen Geisterviecher, die ja auch diese merkwürdigen Geräusche immer gemacht haben, fand ich so gruselig, dass immer, wenn dieses Geräusch kam, das kam ja im Kino von allen Seiten und man hat irgendwie, man war so, oh, Hilfe, ich will nicht. Das fand ich ziemlich gut und solche Elemente finde ich eigentlich relativ gut. Wobei hingegen ich solche Sachen wie Freitag der 13. und so überhaupt nicht, mich gar nicht ansprechen, weil das für mich immer... Ja, also Mama... irgendwie... Ja, also sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber nee. Mama ist dann eher The Grudge. So, und jetzt geh ich mal weiter. Hält kein Jahr. Das will ich mir angucken. Gibt's im Moment noch Unterwegs mit Mom, Die Nordsee, Unser Meer, Kiss the Coach, Oblivion, Thor, ein hammermäßiges Abenteuer. Wobei ich mal was einhängen möchte. Beautiful Creatures, eine unsterbliche Liebe, Zimmer 205, voll abgezockt, G.I. Joe, Die Abrechnung, wieder ein schöner Nachname. Heute bin ich blond, ein Mordsteam. Was ist das, Nico? Ein Mordsteam? Nochmal bitte. Ein Mordsteam. Hast du den mal gesehen? Was soll ich dazu sagen? Klingt scheiße. Hast du? Keine Ahnung. Also was ich nochmal sagen wollte zu Oblivion, dass der, ich habe da jetzt Rezensionen drüber gesehen, ich habe auch ein Making-of gesehen, und das, was mich jetzt von der Technik her beeindruckt hat, war, dass sie in diesem Himmelstower da irgendwie sind, also man sieht immer ja Tom Cruise durch irgendwie so ein Glasviech durchrennen und man sieht überall Wolken, und dass die in Wirklichkeit die Wolken, also die sind auf Berge, sehr hohe Berge über den Wolken gestiegen, haben da so Panoramaaufnahmen gemacht von den Wolken, wie die da so rumeiern, und haben eine riesige Videoleinwand, eine 360 Grad Videoleinwand um diese Kulisse gebaut. Also es gibt diesen Tower als Kulisse mit seinem Flugzeuglandeplatz, und drumherum gibt es dann einfach diese Videoleinwand, diese riesige, die konstant die ganze Zeit Wolken abspielt. Das ist sehr faszinierend. Und das war so krass, weil die können halt auf Knopfdruck Tag, Nacht, Regen, Schlechtwetter, solche Sachen einbilden, und die Schauspieler, die drin arbeiten, die sind halt einfach voll drin, weil du vom Horizont her, also wenn du da drin stehst, kannst du echt denken, du bist über den Wolken. Und das fand ich ziemlich cool, dass sie mal, dass sie sowas gemacht haben, weil die Aufnahmen sehen ziemlich gut aus. Ist allgemein irgendwie cool. Also, du hast ein Set und das funktioniert, und mit Greenscreen wäre es lange nicht so cool geworden, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Und aus irgendeinem Grund habe ich auch gelesen, dass das, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, auch eine leichte Kritik an Scientology sein soll. Aber ich glaube, da hat auch jemand nur was reingedichtet, weil er Tom Cruise drin mitspielt. Tom Cruise. Also, es wäre zu bezweifeln. Aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal früher, vor 2 Jahren, als wir damals was gemacht haben, dass wir auch gesagt hatten, dass es eigentlich relativ merkwürdig ist, die Schauspieler auf ihre Religion runterzudrehen, auch wenn es Scientology ist. Aber weil Tom Cruise liefert halt auch seine Arbeit ab, aber... Ja, Mann, also das ist ein verrückter Schauspieler. Ich find ihn geil. Also, ich schaue mir das gerne an, was er macht. Vor allem ist er anscheinend echt engagiert, was seinen Beruf angeht. Was echt cool ist. Ja, und der steckt halt auch mal so Fehlschläge halt rein. Zum Beispiel dieses Valkyrie. War ja auch nicht so das Ding anscheinend. Oder hat er Stauffenberg? Nee, er hat Stauffenberg gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Hab ich auch nicht gesehen. Er hat Stauffenberg gespielt. Und der Film ist auch nicht so gut angekommen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe ihn aufgrund der Meinungen von anderen Leuten nicht gesehen. Ich habe nichts mehr. Ja, Fabian, also, kann ein paar Labern wenigstens weiß. Ja. Also. Ja. Genau. Vielleicht auch mit dann mehr Kino. Sagen wir auch mal Tschüss für dieses Mal. Na gut. Und nächstes Mal schalten wir wieder rein. Mehr Kino. Ja, mehr Kino, weil auch mehr Gott. Filme und ich persönlich habe da wieder mehr Zeit. Nee, okay, das sei jetzt. Aber wir können zusammen in Iron Man. Das sage ich gleich, wenn die Aufnahme. Genau. Also ich. Klar. Ja, es ist eine gute Idee. Ich sag dann mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Aufnahme ausschalten. Tja.